Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, liebe Leute, all überall, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche, einer etwas kürzeren Domian-Woche als sonst, weil Freitag diese Sendung nicht stattfindet. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen es wie immer Montag, nämlich frei und offen, ohne bestimmtes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Rosi. Und Rosi ist 53 Jahre alt. Stimmt's? Ja. Guten Morgen, Rosi. Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Um was geht's? Ich bin am Boden zerstört. Ich habe eine 23-jährige Beziehung hinter mir seit April. Mhm. Und habe mich eigentlich auf ein Single-Leben gefreut. Mhm. Und habe gemerkt, das geht nicht. Warst du verheiratet 23 Jahre? Nein, ich habe mit dem zusammengelebt. Vorher war ich ein Jahr verheiratet. Mhm. Und das ist wegen der Schwiegermutter schiefgegangen. Ja, 23 Jahre ist ja nur eine lange Zeit. Ja, so eine lange Zeit. Ja. Warum ist das kaputt gegangen? Zum Schluss durch Krankheiten und Alkohol. Seinerseits? Seinerseits, ja. Ich habe es immer wieder versucht zu retten. Und. Das heißt, du warst dann eigentlich erleichtert, als die Sache vorbei war? Erleichtert gerade nicht. Ich hätte mir das anders gewünscht, weil man war ja dran gewöhnt. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht mehr getrunken hätte und dass er normal geblieben wäre. Mhm. Aber das war nicht der Fall? Nein. Und dann hast du quasi die Konsequenz gezogen? Ich habe die Konsequenz gezogen, nachdem er mich aus dem Krankenhaus geholt hat und am gleichen Tag geschlagen hat. Mhm. So, und dann bin ich erstmal in die Verwandtschaft geflüchtet. Ja, ihr habt auch zusammen gewohnt. Wir haben auch zusammen gewohnt. Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich hier angefangen mit nichts. Mit rein nichts. Mhm. Das heißt, du hast hier so ein eigenes Leben aufgebaut? Ja. Mit einer neuen eigenen Wohnung auch? Ja, habe doch jetzt schön und könnte mich eigentlich auch freuen. Hab mich auch gefreut, bis zu dem Tag, wo das hier mit den Männern losging. Was ging mit den Männern los? Ja, dann gibt es hier bei uns eine Zeitung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, wie die heißt. Ist auch egal, wie das. Ja, das ist die Westerwälder Zeitung. Okay, nur haben wir es gesagt. Mhm, und da ist hinten immer so eine Seite drin, anrufen und verlieben. Ja. Und da habe ich gedacht, Gott, probierst du da mal. Ich habe gemerkt, jetzt hast du alles, den Haushalt zusammen, hast es schön. Und war auch voller Freude und denk, allein sein ist doch nichts. Mhm. Und da guckst du mal rein und da sehe ich da anrufen und verlieben, kostet nichts, für Frauen kostenlos. Mhm. So, und dann wird man auf eine Box geschaltet und dann kann man einmal oder zweimal erscheinen, alle sechs Wochen. Mhm. So, und die Resonanz hier, die war sehr, sehr groß. Ja. Und dann Männer, die gleich schweinisch anfingen, weil ich ja ernst gemeint habe, die habe ich schon weggedrückt. Ja. Und manche haben dann auch frisch angerufen oder manchen auf der Box gesprochen, da konnte ich zurückrufen. Ja. So, da war, also der erste, das war ein Pilot, der war einen Tag hier, den hatte ich toll verköstigt. Abends war es nichts. Naja, war wieder weg. Ja, war ja egal, ist ja nichts passiert. Ja. Der zweite war ein Kollege von dir. Mhm. Mhm. Und ja, mich zum Essen eingeladen, also ganz tolle Abend verbracht hier und na, das kam zu kleinen Schmuseleien und so was. Wahrscheinlich war es Stefan Raab. Nein. Nein, sag bitte den Namen aber nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ach, aber bestimmt doch Stefan Raab. Nein, war nicht Stefan Raab. Der steht da auf reife Frauen. Nein, nein, nein, nein, das war er aber nicht. Okay. Also aber mit dem war auch nichts. Mit dem war auch nichts. Nein, der war vom ZDF so, klar. Ach so. Ja. Nun gut, so weit man das verraten. Ja. Und hat mir gesagt, also das war auf Anhieb auch mein Typ und ich habe auch lange danach gekämpft, weil er hat ja einfach nichts mehr von schön lassen, obwohl er wieder kommen wollte und, und das sah alles toll aus. Ja, und er kam nicht mehr, hat auch nicht mehr angerufen. Dann ging das mit der Box ja weiter, dann kam der dritte, der vom ZDF. Wie? Nochmal einer vom ZDF? Nochmal einer vom ZDF. Du hast das mit den Medienleuten. Ja, genau. Ne, ich gucke ja auch nur nach Medienleuten. Thomas Gottschalk? Nein, auch der wäre mir nur mal zu groß. Gut, also es kam nochmal einer vom ZDF. Jetzt lachen wir darüber, aber wirklich sauelend. Aber das war auch wieder ein Schuss in den Ofen, der zweite ZDF. Ja, das ist noch am Laufen, seit 14 Tagen jetzt. Ja. War zweimal hier und ruft am Tag sechs, sieben Mal an. Mhm. Ja, und heute, ich habe auch irgendwo nicht ganz getraut. ich wusste keinen richtigen Namen und mhm. er sagt, er baut hier in der Nähe und er wollte mich mitnehmen und ist alles nicht dazu gekommen. Mhm. Heute rief er mich an und wie gesagt, heute schon zweimal angerufen und sagte, hör mal, ich kann beim anderen Sender in der DDR, also Dresden, einen Vertrag kriegen, das entscheidet sich am Mittwoch und wenn ich den krieg, gehe ich nach Dresden. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich, ja, dann hat er sich mit uns erledigt. Aha. Also du bist da schon ein bisschen interessiert und auch ein bisschen verliebt schon in den. Ja, ich bin jetzt parallel gefahren. Den einen hatte ich noch gar nicht auf dem Kopf. In den hier hatte ich mich schon dran gewöhnt. Ich habe mich auch gefreut, wenn er kam oder wenn er angerufen hat. Sag mal, also, Zwischenfrage, wie alt sind die Knaben denn, die dich bei dir so nennen? Ja, der eine war vom ZDF, der war 55 und vom WDR, der ist 61 heute geworden. Ach so, ja. Du bist 53, ne? Ich bin 53. Hatte ich gerade auch gesagt. Ja. Mensch, jetzt bist du nach 23 Jahren, seit April solo. Ja. Und da ist ja der Kopf auf, die Decke auf den Kopf gefallen und... Nee, ich habe mich auch wirklich auf ein Single-Leben gefreut. Meine Tante wohnt hier in der Nähe. Ja gut, aber du hast ja doch wieder, warst wieder aktiv und hast da angerufen, ne? Auf den Lines. Ja. Jetzt hast du kein Glück mit den Männern. Und jetzt habe ich kein Glück. Andererseits, Rosi, muss man ja auch sagen, es ist ja erst der dritte Versuch. Was erwartest du? Erwartest du das gleich beim ersten Mal? Ja, da waren ja schon fast 100 Männer. Ja, aber jetzt 100 Männer. Ja. Ja, aber du hast... Ja, aber die habe ich aber nicht alle gesehen. So. Ich bin stimmenbezogen. Hör ich eine schöne Stimme, ja, dann gucke ich mir also den Mann an. Ich habe es jetzt so verstanden, dass du dich wirklich ernsthaft erst mit drei beschäftigt hast. Also richtig beschäftigt mit drei, ja. Alle drei in die Hose gegangen. Richtig. Aber was ich gerade sagen will, was erwartest du? Ja, alle sagen mir, mach weiter. Gut Ding will Weile haben, ne? Ja, genau. Ich weiß, dass man den nicht heute oder morgen so findet. Aber ich will dir mal sagen, zu dem zweiten ZDF-Kollegen jetzt, ne? Was der gesagt hat, wenn der nach Dresden geht. Und wenn der so ganz... Nee, das ist der WDR-Kollege. Achso, ist ja egal. Jedenfalls ja, ist ja egal. Das spricht natürlich auch nicht sehr für sein Interesse, wenn er sagt, na gut, dann hat sich das erledigt mit uns. Da wäre ich auch vorsichtig an deiner Stelle. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr richtig, wie ich den einatmen soll. Vorsicht, ich sage nur Vorsicht. Das habe ich mir auch schon gesagt. Ja. Also ich würde erstmal, ich finde, dass man auch immer alle negativen Dinge auch versuchen sollte, von der guten Seite zu sehen. Interessant finde ich, dass du so einen riesen Erfolg hast. Der Erfolg ist ja groß, aber nur die ich haben will, die geben sich hier alle Mühe, das sieht dann so aus. Und ich, anschließend kriege ich hier eins vom Koffer. Ja. Bei mir bricht die Welt zusammen. Warum? Ja, aber ich habe zu meiner Mutter heute noch gesagt, die hört gerade zu, da ist ja ein großer Fan von dir. Die hat gesagt, wieso hast du mich so geboren, dass ich in den Monat Juni falle? Das ist ein Krebs mit einem weichen Hai. Ja. Also, ich würde sagen, Mädchen, Rosi, ein bisschen Geduld. Ja, sag mir mal was. Ein bisschen Geduld. Alles sagen sie mir was. Und ich laufe hier rum, bin nur am Heulen, mit den Nerven am Ende. Ich finde, dass du eine sehr freundliche, sehr, sehr vitale Frau bist, die offensichtlich wohl auch großen Erfolg hat bei den Männern. Aber nun bist du gerade erst ein paar Monate solo. Hast du in diesen paar Monaten jetzt in der letzten Zeit schon so viele Männer abgeschossen, sage ich mal, in Anführungszeichen? Ja, mich abgeschossen. Du erkennst die Situation. Nein. Ich bin ganz guter Dinge, sage ich dir. Ja, sag mir mal. Ich höre dann, was du mir sagst. Ich bin ganz guter Dinge, dass du Glück haben wirst. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Ja, dann schicke ich dir einen großen Brief. Ja, und aber du musst auch besonnen sein dabei. Und du musst kritisch die Jungs durchleuchten. Nicht, dass die dich nur ausnutzen wollen. Nee, also ausnutzen kann man ja so nicht sagen. Im Gegenteil, die wollte mir halt noch helfen. Naja, gut. Das wollte ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Ich lass das mal langsam angehen. Was machst du eigentlich so im Leben? Bist du noch berufstätig oder? Nee. Ja, ich habe ein Ehrenamt und... Ja. Naja. Na gut, aber was ich ja auch wirklich interessant und gut finde, ist, dass du nach 23 Jahren ähnlichem Verhältnis jetzt so den Start in die Eigenständigkeit geschafft hast, mit eigener Wohnung, eigenem Hausstand und so etwas. Ich saß hier ohne Teller, ohne Tasse, ohne irgendwas und habe mir noch selbst tapeziert, aber nie einen Tapeten dann gehabt. Siehst du, aber das ist sogar noch schön geworden. Ja, ist doch toll, ist doch ein tolles Erfolgserlebnis. Ja. Also, ich sage nochmal, ich bin sehr optimistisch, dass unsere Rosi unter die Haube kommt. Ja, sag mir das mal. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber sicher irgendwann spätestens im Frühling. Ich wollte im Winter jetzt, bald Weihnachten, wollte ich hier auf meiner Couch schön im Warme kuscheln, das ist ja dann auch nichts. Du, ja. Doch, ja, du kannst auch alleine kuscheln. Ja, ja, mit meinem Teddy. Guckst den schönen Liebesfilm an im Fernsehen und denkst, das nächste Jahr wird's bringen. Naja. Also, ich sage nur Mut, Rosi. Und ja, ich finde, du bist ganz gut drauf und das wirst du schon schaffen. Wirklich, meine ich ernst. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht. Morgen heißt unser Thema. Das ist euer Wunschthema, das ihr euch gewünscht habt. Abgestimmt bei nachtlager.de. Und herausgekommen ist Zwänge, das Thema Zwänge und Rituale. Darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Bin sehr gespannt. Ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, weil immer sehr schräge und verrückte Sachen dabei rauskommen. Das, was ihr mir da so erzählt. Also morgen heißt das Thema Zwänge und Rituale. Heute zur Zeit haben wir freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, so wie Brigitte. Brigitte ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß Gott. Guten Morgen. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Um was geht's? Ich möchte mich mit dir mal über ein Thema unterhalten, Domian, das, glaube ich, auch vielen Frauen am Herzen liegt. Und zwar heißt es Orgasmusschwierigkeiten. Das glaube ich. Was das vielen Frauen am Herzen liegt, auch Männer, wenn sie ehrlich sind. Ja, also nicht, hoffe ich sehr. Ja, vor allen Dingen, wenn sie wirklich interessiert sind an ihrer Partnerin. Genau. Und merken, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Gern immer die beiden dazu. Mhm. Und ich höre halt auch so viel im Bekanntenkreis und woanders, dass eben wirklich ganz oft vorkommt, dass halt die Frauen doch immer irgendwie auf der Strecke bleiben. Mhm. Und gibt auch dann eben Frauen, die immer sagen, sie kommen halt nicht zum Höhepunkt. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ich muss sagen, ich habe auch zu diesen Frauen gehört, die dann frustriert waren und sauer und wie halt auch immer. Wie viele Jahre? Ich muss sagen, ich habe nun halt schon ein gewisses Alter erreicht und früher, muss ich sagen, gab es immer diese Probleme. Ich konnte also auch nie, wenn ich normal mit einem Mann geschlafen habe, zum Orgasmus kommen. Warst du verheiratet? Ich war verheiratet, ja. Ich sagte ja, dass du jetzt 53 bist. Genau. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als du zum ersten Mal mit einem Mann zusammen einen Orgasmus erlebt hast? Also ich muss sagen, wenn es auf dem normalen, üblichen Wege stattgefunden hat, eigentlich nie. Bis heute nicht? Nein, nein. Bis heute wollte ich eben gerade sagen, dass ich jetzt da nicht mehr dazu gehöre. Mhm. Und zwar habe ich eine Technik mit meinem Partner entwickelt, dass das jetzt einfach klappt. Ja, jetzt sind wir auch alle gespannt. Ja, also wirklich. Du bist im Moment liiert, du hast einen Freund. Ich bin seit vielen Jahren jetzt wieder liiert. Ja. Und muss sagen, mit dem Mann konnte ich dann über alles reden. Was ja ganz wichtig ist, Grundvoraussetzung. Ganz, ganz wichtig. Aber dennoch, so auf dem normalen, klassischen Geschlechtsverkehr-Wege funktioniert es nicht mit dem Orgasmus, sondern... Es ist einfach so, ich glaube, dass es einfach so ist, dass es viele Frauen gibt, die zum Orgasmus beim Geschlechtsverkehr die klitorale Stimulierung brauchen. Mhm. Und das passiert eben oft nicht. So, wie machst du es jetzt? Also wir haben uns nun natürlich, ich habe mit meinem Partner gesprochen und wir haben gedacht, irgendwie muss es da eine Lösung geben. Mhm. Wir haben das nicht bierernst genommen, weil es darf nicht sein. Wir haben dann auch unsere Späßchen drüber gemacht, wir haben einfach probiert. Mhm. Wir sind jetzt auf einen Weg gekommen, wo das super klappt. Mhm. Wir sind beide sagen wir mal so, wir lieben beide die normale Stellung. Ja. Ja? Also ein bisschen nachstellen. Da kann man sich nicht mehr so verrenken, ne? Ja, genau. Mhm. Nee, und das lieben wir können uns angucken dabei, das ist also schön. Mhm. Und jetzt machen wir eben einfach Folgendes. Wir haben rausgefunden, wenn jetzt, also ich muss es jetzt halt so ganz einfach erzählen, wenn der normale Verkehr angeht, Penis rein und dann geht das normale an, der Mann ist dann meistens eben auch so gesteuert, dass er dann halt auf sein Ziel auch zugeht, natürlicherweise, und die Frau eben dann oft nicht so viel davon hat. Mhm. Und wir haben das jetzt so gemacht, er kann man nur, wenn man mit dem Partner richtig spricht, er fängt also ganz normal an und zieht sich dann zurück, wenn er schon ein bisschen auch auf Touren ist. Ja. So kann man auch als Tipp noch dazu vielleicht das Ganze ein bisschen hinausziehen, was ja auch oft ein Thema ist, sehr viel sogar. Ja. Dann geht er zurück und stimuliert mich mit seinem Penis außerhalb. Also mit der Eichel? Ja, genau. Und das ist für mich wunderschön. Ja. Da gehe ich sofort los, also ganz normal. Mhm. auch ihm gefällt es. Ja. Ja, ist ja auch nicht ganz ohne Reiz für ihn. Absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Und wenn er merkt, dann ist natürlich auch so, man muss sich kennen, damit man die Reaktion des Partners ja. kennt. Wenn er merkt, ich bin jetzt schon ganz schön die Leiter hochgeklettert, ja. dann geht er wieder in mich, macht wieder weiter, dass es für ihn wieder den Reiz gibt. Ja. Und hin und her und immer wieder. Hin und her. Bis es dann so weit ist. Irgendwann sagen wir, jetzt wollen wir es, ja? Ja. Und ich finde, es ist einfach super. Finde ich, du hast es ganz toll erzählt. Und ich ja, glaube, ich habe ein bisschen Angst gehabt, aber deine Mitarbeiterin hat mich so motiviert, dass ich das ruhig tue. Nein, du hast es wirklich gut erzählt. Es ist wirklich, es ist ja auch was ganz Natürliches und man kann das ja auch sachlich erklären. Und viele Frauen haben dieses Problem, dass es eben zu schnell vorbei ist und ja. sie haben keinen Orgasmus bekommen. Dann ist man irgendwie unzufrieden. Es ist furchtbar. Ja. Also wenn ich mich da in die Frauen hineinversetze, ja. gibt es ganz schlimme Sachen. Grauenhaft, ja. Wenn man dann das unwahrscheinliche Glück hat, einen Partner zu haben, mit dem man dann auch noch sprechen so, kann. So, aber das ist wirklich die Voraussetzung, dass du einen Partner hast, mit dem du darüber reden kannst. Ja. Ne, dass man auch beidseitig ganz offen ist dafür. Genau. Und der auch willens ist, sich so auch ist auf es. Dieses Spielchen einzulassen. Genau. Und dieses Spielchen ist was ganz Wunderbares. Und die Männer müssen ja kapieren, dass sie das eben auch nicht nur für die Frauen, selbstlos für die Frauen tun müssen, sondern ja. dass sie selbst dabei dann auch sehr viel Spaß haben. Ne? Unbedingt, ja. ja. Ja. Und wie gesagt, es kann man so, dadurch lernt auch der Mann, sich jetzt dieses zu beherrschen. Was natürlich auch toll ist. Ja, ja, klar. Kommt. Ja. Also das ist ja nun eine tolle Sache, dass du in deinem, auch jetzt reiferen Alter, diese Technik, wie lange praktiziert ihr das jetzt schon? Ach, ein paar Jahre schon. Und ich muss dir sagen, Domian, es wird nie langweilig. Ja. ist immer noch wunderbar, prickelnd schön. Aber es liegen eben auch Jahrzehnte hinter dir. Ich bin jetzt schon sehr lange mit dem Mann zusammen und muss sagen, es sind 14 Jahre. Mhm. Und ja, aber ich meine, die ganze Zeit davor war für dich eben die Sexualität nicht so befriedigend. Davor war es also sehr, ja, gut, wenn man dann halt auch noch einen Partner hat, der dann außerdem eben noch was macht, oral und so, ne, ja. oder mit den Fingern, ja. dann geht es ja auch, wenn man dann irgendwann zum Orgasmus ja. kommt. Aber es ist halt doch das Schönere, wenn man es miteinander erlebt. Ne? Absolut, na klar. Ja, klar, das ist das Tollste überhaupt. Ja. Das ist das Schönste. Ja. Und ich kann nur sagen, den Männern, die jetzt alle zuhören, sind nicht alle so, Gott sei Dank, aber halt sehr viele, die sich da halt einfach nicht die Zeit lassen und das Verständnis ein bisschen fehlt für die Frau. Fragt doch einmal eure Frauen oder probiert es einfach mal aus. Schaut, wie die reagiert. Ich glaube ja, dass das auch viele Jungs dazu egoistisch sind. Die wollen ihre schnelle, geile Nummer da durchziehen und dann war's das. Ne? Natürlich. Ja. Na gut, aber es gibt auch viele Männer, die völlig anders gestrickt sind und die das sicher auch sehr, sehr, sehr mit offenen Ohren jetzt gehört haben, was du erzählt hast. Ich hoffe es. Probiert, liebe Männer. Das Probieren ist so schön. Ich danke sehr herzlich für deine Offenheit. Ja, und bitte, den gerne. Mut, den du gehabt hast, hier anzurufen. Das ist ja nur schon wirklich ein bisschen, das bedarf ja schon einigen Mutes. Ja, ich habe ein bisschen Mut gebraucht, muss ich gestehen. Aber du hast es toll gemacht. Und ich freue mich, dass du durchgekommen bist und dass wir miteinander geredet haben. Wunderbar. Alles Gute, Brigitte. Und für dich auch alles Gute und super Sendung. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Günther, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domia. Hallo Günther. Um was geht's? Ich habe die Sehnsucht danach, von Frauen als Pinkelbecken benutzt zu werden, also von ihnen anzupinkeln zu werden. Mhm. Hast du das schon immer gehabt? Nein, also ich habe es so vor einem Jahr, halbem Jahr so das erste Mal gemacht. Ach so, frisch. Ja, also ich die Fantasien gab es früher auch nicht? Ich habe es vor ein paar Jahren schon im Film gesehen. Ja. Und da hast du gemerkt, gereizt und der Reiz des Neuen ist halt immer größer geworden. Ja. Vor einem halben Jahr zum ersten Mal erlebt. Ja, so ein halbes Jahr, ja. Das heißt, dass eine Frau, mit der du Sex hattest, dich angepieselt hat. Ja. Ne? Hast du das erwünscht? Hast du der Frau das gesagt, hier, ich möchte das gerne, oder wie hat sich das ergeben? Ich war bei einer Prostituierten, hab's mit der gemacht. Mhm. Und später bin ich dann noch in ein Studio gegangen, also und hab dann da auch als Sklave sozusagen gedient. Ja. Also kommst du auch schon aus dieser SM-Richtung? Ja, so ein bisschen. Bisschen, ja. Also so unterwürfig und dann halt zum Dienen und dann so zur Belohnung halt dann unter anderem auch Natursekt bekommen. Etwas Urina. Mhm. Nun, klingt das vielleicht für einige so ein bisschen eklig. Ich glaube aber, dass das eine sehr verbreitete sexuelle Praxis ist, über die nicht so viele Menschen sprechen. Hattest du denn schon längere Beziehungen in deinem Leben? Ja, hatte ich schon. Bist du im Moment auch in einer Beziehung? Nein. Das nicht. Mhm. Wie lange bist du jetzt nicht in einer Beziehung? Ach, wie lange ist das jetzt? So zweieinhalb Jahre. Ah ja. Mhm. Meinst du, dass es schwer ist, Frauen zu finden, die diese Affinität mit dir teilen? Ja, ich glaube schon. Also ich habe es auch schon über Kontaktanzeigen versucht, mal eine Frau zu finden. Mhm. Oder auch eine Damengruppe. Eine Damengruppe? Ja. Also du möchtest gerne von mehreren Frauen verwöhnt werden? Ja. Ja, welcher Mann will das nicht? Aber bisher hat sich noch keine gemeldet. Ja. Und finden ist auch schwer. Ist dir das Ganze doch ein bisschen peinlich? Oder stehst du dazu? Also ich stehe dazu. Mhm. Ist das jetzt nur so eine Spielart deiner Sexualität? Oder bist du mittlerweile so darauf konzentriert, dass du sagst, im Prinzip will ich nur das, alles andere interessiert mich schon gar nicht mehr? Nee, also nicht so. Also ich mag auch das andere, also normaler Verkehr und sowas ist auch... Ist auch alles okay und auch... Ist auch okay. Ja. Ja, das ist natürlich wirklich das Problem, wenn man so ein etwas Besonderes... einen besonderen Spaß empfindet bei einer sexuellen Praktik, da dann auch genau denjenigen zu finden als Partner, der genau so gestrickt ist. Mhm. Das ist halt das Schwere. Ne? Das ist das Schwere. Mhm. Kannst du das für dich erklären? Ich weiß, das ist immer sehr schwierig bei sexueller Lust, das Außenstehenden zu erklären. Dennoch würde ich dich bitten, es mal zu versuchen. Was du daran so schön findest, wenn dich Mädels anpieseln? Oh, erklären. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, dieses Gefühl... Die Frau, also wie sie sich öffnet halt. Mhm, Und das Vertrauen gegenseitig dann so. Passiert das dir, würde es am liebsten in der Badewanne passieren, beim Duschen oder auch auf einem Bett oder? Gut, das ist ja eigentlich egal. Das, ist egal. Das könnte auf dem Bett, das könnte in der Dusche. Das wäre also egal. Jetzt bist du solo, seit einiger Zeit schon. Und hast gerade schon so gesagt, dass du so einige Ausflüge in das Prostituiertenmilieu gemacht hast. Verstehe ich das richtig, dass du da auch schon so einen Hang zu hast, öfters zu Prostituierten zu gehen? Nein, also nicht so häufig zu Prostituierten. Also ich war dann bei einer Prostituierten direkt dann so zweimal und dann halt in einem Studio, wo es dann also sozusagen SM-Studio oder so. Ja. Und da habe ich dann halt dann so als Hausknabe dann so ein bisschen gedient und bin dann unter anderem auch mit Natursekt belohnt worden. Ja, ist natürlich für uns, die wir das noch nicht erlebt haben, eine sehr kuriose Vorstellung. Wenn du sagst, da war ich Haussklave in diesem Studio. Wie haben wir uns das vorzustellen? Erstmal die Frage, wie viele Leute sind in so einem Studio? Wie waren da, als du da warst? Also von den Kunden kriegt man so ja gar nichts mit. Mhm. Also man hört höchstens, dass da was jemand kommt. Ja. Aber sonst kriegt man gar nichts mit. Mhm. Und dann, ja, die Damen, die da sind, das ist dann halt bei denen so unterschiedlich von Tag zu Tag, ne? Was heißt denn ein Hausklave? Ich dachte, der Hausklave läuft dann durch alle Zimmer und lässt sich befehlen. Was macht ein Hausklave? Also ich habe da dann sozusagen geputzt. Ach, kurz. Aber nur in Anwesenheit dann einer Frau oder einer dominanten Frau. Also ich habe die Anweisungen dann gekriegt, was dann zu machen ist. Und habe dann sozusagen den Raum dann sauber gemacht. Und in dem Raum war nur eine Frau? Die haben mich dann auch alleine gelassen und haben mich dann zwischendurch immer kontrolliert. Ach. Wie warst du angezogen, während du den Raum sauber gemacht hast? Warst du nackt? Nein, also halt... der Schwanz war abgebunden dann halt und dann halt so entweder so ein Catsuit oder sowas. Ein was? So ein Strumpfteil. So eine Beine und ein Oberkörper so. Ja. Also schon also du hast noch nicht gerade... Reizwäsche. Ich wollte sagen, also du hast schon eine gewisse Wäsche an und warst nicht gerade im Overall, hast du nicht geputzt. Nee. Dann hast du den ganzen Raum so richtig, wie es sich gehört... Hast du den Raum geputzt mit richtigem Wasser? Und richtiger Regen und Wischen und allem drum und dran. Also der Raum war wirklich hinterher sauber? Es war nicht nur so eine Shownummer. Nee, also so richtig sauber. Und dann kam ab und zu so eine Domina rein und pitchte dir so auf den Po mal, oder? Die hat es dann kontrolliert und sowas und dann halt mal so die Brustwarzen so gezwirbelt. Und hat die auch mit dir geschimpft, dass, also weil dich das dann anmacht? Hier, mach das besser oder streng dich mehr an oder irgend sowas? Solange es in Ordnung war, ging das alles. Also dann wird man also halt wird man nicht angeschaut. Aber wie, du machst es nicht ganz ordentlich. Wenn es nicht ganz ordentlich ist, dann wird man angeschimpft. Wird man schon angeschimpft. Macht dich das dann an, wenn du angeschimpft wirst? Ja. Also muss ich auch nicht machen. Wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du dann extra so ein bisschen Schmutz liegen lassen, damit die dich ausschimpft hinterher, oder wie? Nee, das nicht. Man versucht also schon, das so nach den Wünschen zu machen. Ist ja abgefahren. Aber es ist halt nicht immer so. Ja. So, nun war der Raum schön geputzt, du in deiner reizenden Reizwäsche. Was passierte dann danach? Abgesehen davon, dass du dann angepinkelt wurdest. Das läuft ja dann über mehrere Stunden, dass man da so als Hausklave ist. Ja. Und es sind ja auch mehrere Räume dann. Mhm. Und dann zwischenzeitlich muss man dann auch in einen anderen Raum rein, halt, weil dann Kundschaft da ist und die dann in den Raum rein wollen. Mhm. Und wenn die dann wieder weggehen, dann muss man sozusagen da sauber machen. Achso, das heißt, du bist mehrere Stunden damit beschäftigt, sauber zu machen. Mhm. Und du wirst dann belohnt mit dem, was du gerade gesagt hast. Unter anderem mit Natursekt. Ja. Und. Aber du hast keinen Geschlechtsverkehr da gehabt. Nee. Das nicht. Das heißt, du hast 4 bis 5 also, Stunden. Ich bin nur verwöhnt worden, dann sozusagen, also mit Natursekt und dann halt mit Dildos im Arm. Ach so, du hast dann doch auch. Mhm. Was kostet das, wenn man, wie viel hast du da zahlen müssen für die Stunden? Also, ich musste dann sozusagen, also ich habe dann einen kleinen Obolus mitgebracht, mhm, halt eine Flasche Sekt, mhm, und ein paar Blumen und sowas und was zum Naschen. Ach, du musst kein Geld da zahlen in dem Studio? Nee. Ach so. Hm. Ich meine, ist das vielleicht auch eine billige Methode, sich die Wohnung sauber machen zu lassen, indem man einfach irgendwo annonciert, suche Sklaven zum Putzen. Mhm. Aber der will ja natürlich dann auch eine Belohnung haben. Das ist ja nicht jedermanns Sache dann. Ja, klar. Günther, was machen wir denn mit dir? Das Schönste wäre ja, wenn du eine Frau fändest, die genau auf so Sachen steht, ne? Ja. Ist dein Traum. Das wäre schön. Aber ich meine, du treibst dich ja schon viel rum. Die Chance besteht ja schon, auch in dieser Szenerie, dass du da vielleicht jemanden findest, in den du dich verliebst, die so drauf ist. Ja, das schon. Nur momentan bin ich ziemlich viel unterwegs, mhm, in der Woche und so. Und dann ist es halt ein bisschen schwer, halt das noch zu machen. Verstehe, aber die Sehnsucht ist natürlich da, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, klar. Das ist natürlich das Optimalste, wenn man wenn man das Herz verbinden kann mit einer solchen sexuellen Ausrichtung. Ne? Mhm. Dann wünsche ich dir das von Herzen, dass du bald so eine Frau findest. Ja, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich die dann finde. Alles Gute, Günther. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Sibylle, 38 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen, Sibylle. Ja, grüße dich. Also ich habe einen absoluten Konfliktflash, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Ich lebe in einer Beziehung, wir lieben uns und ich sitze seit 2 Tagen mit einem blauen Auge da. Und ich kann mir das nicht erklären. Moment, du lebst in einer Beziehung, in der Ehe? Nein. In einer Beziehung. Wie lange schon? Noch nicht. Wie lange? Seit 6 Jahren. 6 Jahre. Mit Kindern? Mit einem Menschen, den ich aber schon 12 Jahre kenne und ich habe Zwillinge, die nicht von ihm sind. Ja, und du sitzt jetzt seit 2 Tagen mit einem blauen Auge da? Mhm. Wie soll ich das verstehen, du sitzt da mit einem blauen Auge? Du wachst morgens auf und hast ein blaues Auge, oder was? Nein. Aus einer ganz banalen Situation heraus ist Folgendes passiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also das heißt, es gab einen Streit zwischen euch beiden? Es gab nicht zwischen uns. Ich habe mit ihm kein Problem. Wir beide, wir kommen super aus, ne? Ja. Wer hat dir das blaue Auge zugefügt? Ja, er. Also doch. So, aber ich habe 2 Kinder. Mhm. Das heißt Zwillinge. Ne? Und ich habe den Wolfgang vor 12 Jahren kennengelernt, mhm, und wir waren immer gegenseitig Geliebte und Geliebte. Mhm. Wenn er in einer Beziehung war, ja, war er trotzdem immer bei mir und ich war nicht so beziehungsfähig. Ich habe mich eher so um meine Kinder und um mein Leben gekümmert und, mhm, sowas alles, ne? Und Das war damals, vor 12 Jahren. Ja, so ungefähr. Aber dann vor 6 Jahren seid ihr zusammengekommen und dann. Ja, da waren ja dann die Kinder auch aus dem Gröbsten raus, da musste er sich dann nicht darum mehr kümmern und so. Und, ne, so und ungefähr. Ihr seid dann vor 6 Jahren ein richtiges Paar geworden, ein klassisches Paar. Oder hattet ihr eine offene Beziehung? Ne, wir hatten erst eine offene Beziehung. Ja, so habe ich es verstanden gerade. Und vor 6 Jahren sind wir zusammengezogen. Also wir haben unsere Wohnung zusammengeschmissen und so weiter. Warum hat er dir ein blaues Auge zugefügt? Aus einem ganz banalen Grund. Sag ihn mir. Deswegen bin ich so sprachlos. Sag ihn mir, welcher Grund? Ich kann das nicht verstehen. Es geht immer um meine Kinder. Er ist so eifersüchtig, dass meine Zwillinge sind 2 Jungs, ne? Mhm. Und ich, wir sind einfach ein eingespieltes Team. Wie alt sind die Zwillinge jetzt? Wie bitte? Wie alt sind die Zwillinge jetzt? Die werden jetzt 19. Mhm. Also erwachsene junge Männer schon. Es sind schon erwachsene junge Männer, genau. So, und er ist immer... Er ist erst eingestiegen, als sie schon fast erwachsen waren. Also, ne, mit 12, 13 waren sie aus dem Gröbsten raus und so. Und da und hat er, unsere Beziehung er war dann... Die ganze Zeit war er eifersüchtig auf die Jungs. Jetzt ist er eifersüchtig. Plötzlich, oder wie? Ja. Seit wann? Ja, seit, ich kann das nicht so ganz genau sagen, seitdem die auf eigenen Füßen stehen. Also die wohnen nicht mehr bei euch? Hm? Die wohnen nicht bei euch? Doch. Naja, eben. Also stehen sie nicht auf eigenen Füßen? Wie bitte? Also stehen sie nicht auf eigenen Füßen, wenn sie noch bei euch wohnen? Na gut, also ich meine mit 19, wenn zwei Jugendliche noch in die Lehre gehen. Okay, also die wohnen bei euch in der Wohnung. Ja, genau. Und so ungefähr würdest du sagen, seit einem Jahr oder halben Jahr ist das diese Eifersucht da zwischen euch? Furchtbar, ja. So ungefähr kann man so einen Zeitraum nennen. Ja. Jetzt sag mir doch mal die Situation, wo er dir einen auf die Augen gehauen hat. Was war denn das? Das ist ja schon fast peinlich. Erzähl's trotzdem. Es stand in der Küche einfach eine unabgewaschene Teetasse mit einem Löffel in der Küche, weil der eine von meinen Zwillingen, der musste Samstag arbeiten gehen. Ja. Er hat sie früh hingestellt und mein Freund hatte auch Bereitschaft. Er kam von der Bereitschaft wieder und sah diese dreckige Tasse. Ja, die der Junge nicht abgewaschen hat? Die der Junge nicht abgewaschen hat, genau. Und geht mit der Tasse in das Zimmer und schmeißt sie da einfach so rein. In welches Zimmer? Von dem Jungen? Ja. Ja. So, davon kriegst du aber kein blaues Auge. Nee, und da habe ich aber einfach, da habe ich zu ihm gesagt, ey, was bist denn du jetzt hier so unentspannt und so, ne? Und da gab ein Wort das andere, ne? Und da hieß es dann, also das war dann das Vorfeld von dem blauen Auge, ja, du unterstützt die Faulheit von den Kindern und du unterstützt dieses und jenes. Und da habe ich gemerkt, hui, irgendwie fühlt er sich wahrscheinlich vernachlässigt. Also es gab dann einen Wortwechsel zwischen euch beiden und dann hat er dir eine gescheuert. Tja. So muss man es dann sagen, ne? Oder? Also er hat mir nicht die Faust ins Auge, also nicht die Faust ins Gesicht geschlagen. Ja, aber irgendwie hat er dich ins Gesicht geschlagen, wenn du ein blaues Auge hast. Ich habe auf ihn eingeredet und er wollte, ne, und jetzt habe ich ein blaues Auge und ich weiß nicht, dass er mich liebt. Ich merke schon, dass dir das ganz peinlich ist, das so zu sagen, ne? Also, ja, das so auszusprechen. Er muss sich ja richtig geschlagen haben, sonst hat man kein blaues Auge. Und es ist ihm jetzt peinlich und er leidet, ich leide. Hm. Und das meine Jungs, ne? Ja. Die stehen voll hinter mir. Ja, ja. Und wir leben hier zusammen. Hat er sich denn entschuldigt? Das war sehr mager. Das war so mager. Am nächsten Tag, ne? Steht er da und sagt zu mir, ach, hast du jetzt ein blaues Auge? Das ist das Einzige, was wir miteinander geredet haben. Hör mal, das ist aber noch nie vorher passiert, dass er dich... Nein. Ach, ich weiß, der Ich habe den Eindruck. Wir sind noch einen Tag vorher, wir waren noch unterwegs, waren shoppen und haben eingekauft und waren toll Muschelessen. Ich habe den Eindruck, Sibylle, dass sich da irgendetwas bei ihm sehr massiv aufgestaut hat. Damit will ich das nicht entschuldigen, was er gemacht hat. Also ich will dir mal jetzt erklären. Was ihn so sehr jetzt in die Unzufriedenheit getrieben hat, dass der durchdreht. Und das halte ich für durchdrehen und das ist auch nicht entschuldbar, was er da gemacht hat. Irgendwas ist da nicht... So, und ich finde das erstmal einen schlimmen Vorfall. Einen wirklich schlimmen Vorfall, den man noch nicht kleinreden darf. Nee. Und den musst du auch, finde ich, auch so sehen, auch wenn ihr euch schon so lange kennt. Also bei aller, es ist ein erwachsener Mann und bei allem Frust, den er sich da vielleicht reinzieht bei euch, warum auch immer, darf er natürlich nicht so ausrasten. So, jetzt muss irgendwas passieren. Ihr müsst ins Gespräch miteinander kommen. Das ist im Moment aber so sehr Ja, schwer. Ist mir klar. Der muss auf den Tisch legen, was ihn stört in der familiären Situation. Du musst auf den Tisch legen, was dich stört an ihm. Und wenn du jetzt so sagst, es ist so schwer, der macht zu, der geht zurück und weiß ich was, dann hilft meiner Auffassung nach nur eine Beratung, eine Eheberatung, eine Partnerberatung. Ihr beiden müsst zu einem neutralen Menschen gehen. Ich wüsste nicht, wie das sonst zu lösen ist. Wenn du sagst, der redet nicht viel und der macht zu und mir ist es... Der macht zu und ja. dann. Und bei mir ist es dann irgendwie so, ich bin diejenige, die immer reden will. Ich sage, Mensch, sag doch mal, mach doch mal. Ne? Und ja, ich kann in dem Moment macht der völlig den Reißverschluss zu. So, und ich glaube, da muss jetzt auch ganz schnell was passieren, weil die Situation in der Wohnung wahrscheinlich sehr verspannt und immer spannungsreicher wird, weil die Jungs auf deiner Seite sind. Ja, ist ja logisch. Ne? Ja, ist logisch. Und ihr redet nicht miteinander und das schürt ja Aggressionen. Das heißt, du musst denen bevorstellen, man muss sagen, pass auf, es ist alles sehr schief gelaufen. Wenn wir was verändern wollen, es ist schlimm genug, was du getan hast, wenn wir was verändern wollen, lass uns gemeinsam zu einer Beratungsstelle gehen. Aber weißt du, mir fällt das jetzt sehr, sehr schwer, ihn überhaupt anzusprechen, weil ich eine gewisse Erwartungshaltung habe und irgendwie ein bisschen warte, dass er eigentlich müsste er mal irgendwas zu mir sagt. Er sieht mich doch. Er müsste sagen, es hat heute an der Tür geklingelt, ich gehe nicht auf die Straße, ich sage... Ich habe mich krank schreiben lassen. Ich kann doch so nicht arbeiten gehen. Was empfindest du für diesen Mann? Eigentlich Mitleid. Klingt nicht gut. Eigentlich Mitleid. Keine Liebe mehr. Doch. Auch. Doch, natürlich. Das ist, also sagen wir mal so, weil ich ihn eben sehr lange kenne, das ist wahrscheinlich irgendwie... Er hat es nicht mit Absicht. Nee, doch, vielleicht, ne? Aber er darf das nicht machen. Und wenn er das macht, dann muss er sich wirklich aggressiv entschuldigen. Genau so sehe ich es auch. Ne? Ich mache noch einen anderen Vorschlag. Wenn du sagst, ich will jetzt gar nicht an den rangehen und den quasi bebetteln, dass der mit mir zu einer Beratung geht, ne? So habe ich dich jetzt verstanden. Dann geh doch erstmal alleine hin. Und besprich dich mit einem Therapeuten dort. Das finde ich immer einen guten Weg, wenn man nicht gleich als Paar hingeht, dass man erstmal alleine hingeht. Damit du auch ein bisschen stabilisiert wirst und von dem so ein Rückhalt. Aber dann bin ich viel schlauer als er und dann ist ja das Dilemma genau wieder. Nein, es wird schon was bei rumkommen. Das vielleicht wird der Therapeut ja auch noch ein paar sicher. Aber es ist doch so, dass er mich noch nie... Das passt nicht zu ihm. Das ist völlig wurscht, aber es ist nur passiert. Es ist passiert und es hat seine Ursachen. So, und da muss jetzt was passieren. Und da ist jetzt auch ein Schnitt drin. So, und du fühlst dich unwohl. Verdammt unwohl sogar, das heißt, es muss etwas geschehen. Wenn du nicht möchtest, wenn du nicht zu ihm hingehen möchtest und sagst, lass uns gemeinsam zu einer Beratungsstelle gehen. Ja, dann eben nicht mehr. Dann gehst du alleine. Und dann wird sich daraus schon was ergeben. Und ich möchte, dass du jetzt mit meinem Psychologen nochmal ein paar Worte redest. Oh, das wäre klasse. Und der kann dir vielleicht auch noch eine Beratungsstelle in deiner Nähe sagen, sie bitte. Ja? Domian, ich bedanke mich sehr doll bei dir und im Übrigen, haben schon viele gesagt, ist gut, dass es dich gibt oder... Das ist wirklich sehr nett. Andere Sachen in der Art, ne? Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Du legst auf. Mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 1:39 Uhr haben wir. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Auf die Sekunde, 1:39 Uhr 39 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Kostenfrei. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Morgen heißt unser Thema Zwänge und Rituale. Das ist euer Wunschthema. Ihr habt abgestimmt bei www.nachtlager.de. Dort standen einige Themen zur Auswahl und ihr habt euch für Zwänge und Rituale entschieden, was mir sehr gut gefällt, muss ich nochmal sagen, weil ich das Thema auch gut finde. Also morgen unterhalten wir uns darüber, über eure Zwänge und eure Rituale, vielleicht ganz geheime Rituale, die ihr noch niemandem erzählt habt, und morgen habt ihr die Chance, sie endlich mal zu erzählen, sie mir zu erzählen, wenn sie auch noch so kurios sind. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 geht's morgen, wie immer, hier los im Radio und im Fernsehen. Jetzt begrüße ich herzlich Robert. Hallo Robert. Ja, hallo Domian. 40 Jahre alt. So, ja, ist es, ne? Bei mir geht's ziemlich um Schuld. Mhm. Was denn genau? Mach mal bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Moment, muss ich mal kurz vom Hörer weg. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht so ganz weit weg steht, das Gerät. Ja. Ja, Robert kommt schon zurück. Ist doch ein bisschen weit. Robert? So. Ja, wo hast denn du das Gerät stehen, Mensch? Ja. Okay, also weiter weg vom Telefon. Ja. Also um was geht's genau? Ja, also ich habe vor Jahren einen Freund infiziert mit Hepatitis C. Mhm. In meiner Drogenzeit. Mhm. Ich habe mittlerweile... Wusstest du, ich frage gleich dazwischen, wusstest du damals, dass du Hepatitis C hast? Ja. Und wie hast du ihn infiziert? Also ich hab's ihm zwar gesagt, dass ich es habe und so, und dann haben wir die Spritzenbesteck, haben wir in heißem Wasser ausgekocht, aber ist anscheinend doch noch vom Virus was zurückgeblieben und so. Ja. Und er hat sich dann infiziert. Ja. Und ich bin auch der Einzige, mit dem er sonst Spritzen getauscht hat, also so. Also kann das nur von dir sein? Das kann nur von mir sein. Wie viele Jahre liegt das zurück? Ja, also ich denke mal, dass er sich 94 infiziert hat. Also. Hepatitis, wir müssen mal, vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, das ist leider gar nicht so sehr bekannt, dass Hepatitis C eine äußerst schwere Erkrankung ist. Sterben mehr Leute im Jahr dran als wie an AIDS. Als wie an AIDS, genau. Und es sind ähnliche Übertragungswege wie bei AIDS. Und die Therapiemöglichkeiten sind noch viel schwieriger als bei AIDS, ne, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Also wir beide haben mittlerweile die Interferontherapie gemacht. Mhm. Also so gibt so eine Therapie mit Interferon, ist ein körpereigener Stoff. Ja. Der produziert wird, wenn man krank ist und so. Der erzeugt Fieber zum Beispiel, dass der Virus, den man im Körper hat, dass der abstirbt und so. Wie geht es denn dir gesundheitlich zurzeit? Ja, also bei mir ist der Virus ausgeheilt. Also er ist nicht mehr nachweisbar. Also ob er ausgeheilt ist, es kann natürlich sein, dass der irgendwann mal wieder auftaucht. Der kann irgendwo schlummern in dir. Kann aber sein, dass du Glück hast und du kannst uralt damit werden. Ja, ne, also es ist zum Beispiel, also beim Sex oder so muss ich mich immer nur schützen. Also so. So, wie geht es denn deinem Freund oder deinem Bekannten? Bei meinem Freund ist es so, dass der mittlerweile auf der Transplantationsliste steht für eine neue Leber. Also schwerst krank. Also bei ihm hat die Therapie nicht angeschlagen. Mhm. Und er braucht eine neue Leber, um überhaupt überleben zu können. Du hast gerade am Anfang gesagt, mein Thema ist Schuld. Ja, und ich fühle mich sehr schuldig dafür. Obwohl du ihn vorgewarnt hast, hast du es aber gemacht. Ja. Mhm. Obwohl du ihn vorgewarnt hast und ihr das Besteck ausgekocht habt, fühlst du dich dennoch schuldig? Doch, ja. Also wir haben halt haben uns unterhalten über die Krankheit und so, und er weiß, dass es von mir hat und so. Und gibt er dir denn auch die Schuld? Bitte? Gibt er dir auch Schuld? Nee, er verzeiht mir eher. Also er sagt, das ist... Er wusste von dem Risiko, er hat sich darauf eingelassen. Mhm. Das ist so, aber es ist für mich, weißt du, es ist so, früher haben wir halt so eine wahnsinnig gute Freundschaft gehabt, also so einen wahnsinnig guten, unbeschwerten Kontakt, also so. Und jetzt im Kontakt das Unbeschwerte, also von meiner Seite her, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Aber hast du denn viel Kontakt zu ihm? Besuchst du ihn oft? Nee, ja, wir laufen uns öfters in den Weg, also seitdem ich wieder von München, also in die Provinz gezogen bin, also so. Also ihr wohnt quasi in der gleichen Gegend? Ja, ja, da geht man in gleichen Kneipen weg und so, und dann läuft man sich ab und zu wieder im Weg und so. Ich finde, dass deine Schuld wirklich unerträglich groß wäre, wenn du es ihm nicht gesagt hättest. Ja. Das muss man ja auch mal so klarstellen. Ja. Nun hast du es ihm gesagt. Und ihr habt auch noch abgekocht. Und damals, glaube ich, wusste man gar nicht, wie hartnäckig diese Virus oder diese Infektionswege sind. Ja, also 94 wusste man schon mehr drüber als so. Also ich habe mich ja Mitte der 80er Jahre infiziert damit, also so, da wusste man ja gar nicht, was Hepatitis C ist. Ja, die Aufklärung kam ganz spät erst. Ja, ja. War und dann würde natürlich jeder, wie mein HIV damals, also so. Natürlich würde dann auch jeder Laie hätte damals gedacht, na gut, wenn man das auskocht, sind alle alles, was das irgendwie übertragen könnte, das Besteck, ist abgetötet. Ne? Mhm. Aber so war es nicht. Nee. Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass du dieses Schuldgefühl hast. Dennoch, wenn man das jetzt so ganz objektiv von außen sieht, hast du ja alles und... Gut, du hättest noch sagen können, nein, auf keinen Fall, du kriegst es nicht. Ne? Das hättest du sagen können. Ja. Aber ansonsten hast du ja nun schon viel getan. Also ich denke mal, ich glaube, meine Schuldgefühle sind aus dem Motiv, also so, ich war immer der Älteste in der Clique, also so, damals er der Jüngste, also er hat von mir zum ersten Mal was zum Kiffen bekommen, er hat von mir die ersten harten Drogen bekommen. Achso, das heißt, die Schuldgefühle gehen auch noch weiter, dass du ihn in die Drogen reingezogen hast. Und ich denke mal, da ist eher so der... Gut, die sind berechtigt. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Ja, da gibt's nicht zu beschönigen. Nein, die andere Sache, die kann man schon relativieren, finde ich. Aber dass du ihn in die Drogen reingezogen hast, ist schlimm und da gibt es keine Entschuldigung. Ja. So, nun kann man sitzen und jammern. Es ist ja nun passiert. Mhm. Es ist die Frage, wie geht man mit einer solchen schlimmen Situation um? Das Einzige, was du noch tun kannst, ist, dass du diesem Mann beistehst und dass du für ihn da bist. Ja. Ich finde, das ist das Einzige, was... Und das musst du auch wirklich mit allem dir zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln tun. Mhm. Und du hast ja nun, ich sag mal, das Glück, die Gnade oder wie man es immer nennen mag, dass du also relativ gesund wieder geworden bist. Ja. Das heißt, du hast auch die Kraft im Moment dazu. Wenn du jetzt auch noch schwer erkrankt wärst, wäre es ja noch dramatischer. Ja, mir geht es momentan auch nicht so gut. Ich bin halt jetzt momentan so Umschüler über Sozialamt, weil ich auch mehrere Bandscheibenvorfälle habe und dauernd krank bin. Also aber es hätte alles viel schlimmer sein können. Ja, es hätte viel schlimmer können. Ja. Also ich bin froh, dass ich jetzt noch lebe und dass ich eben also so 20 Jahre Sucht fast überlebt habe. Ich hoffe halt für meinen Freund, also dass er eben also auch noch eine Lebensqualität hat, oder die einfach die neue Leber bekommt und dass er auch noch 20 Jahre leben kann. Jetzt hast du viele Fehler gemacht, die teilweise nicht mehr wieder gut zu machen sind. Aber du kannst was unternehmen. Und mach es, Robert. Mach es für den Mann natürlich, aber du tust es letztendlich auch für dich. Ja. Weil es auch dir gut tut, wenn du dich einbringst und ihm zur Seite stehst. Vielleicht schafft er es ja. Und wenn er einen guten Freund an der Seite hat, ist das natürlich auch eine gute Motivation zum Gesunden und wieder sich zu berappeln. Das Einzige, was ich dir sagen kann. Du trägst Schuld, ja. Was das eine anbelangt, was das andere angeht, relativiere ich die Schuld. Mhm. Handel jetzt. Ja. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören, Robert. Tschüss. Anna, 31 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anna. Irgendwie hüpft mir mein Herz gerade weg. Hallo Jürgen. Na? Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, mir geht's darum, so dass ich das Gefühl habe, dass ich von meinem Mann so, ja, eigentlich nur noch als Anziehpuppe gesehen werde. So, es klappt halt bei ihm nur noch so im Bett, wenn ich, oder ich törne ihn eigentlich nur noch an, wenn ich irgendwelche Nylonjacken anhabe, die womöglich zerrupft sind, so Skijacken. Was, Skijacken? Ja, Skijacken. Nylonjacken, die zerrupft sind, zum Beispiel Skijacken. Ja, das findet der ganz toll. Oder diese alten Adidas-Jacken aus den 80ern, diese großen hässlichen Teile, die finde ich fürchterlich. Dann musst du, armes Ding, im Bett liegen, nackt mit ja, einer... Ja, mit der Totschwitzen, genau. Mit einer ollen Skijacke. Ja. Damit der Herr geil wird. Ja, ja, unter anderem. Also es fing so an mit Lacksachen. Das finde ich auch teilweise echt noch total klasse, aber... Mhm. Nicht immer halt, ne? Mhm. Ich fände es auch schön, ich meine, das ist für mich eine Spielart, mit der ich gut leben kann. Ja. Aber, und das finde ich auch toll und ich finde es auch schön, dieses Material und so, ist auch alles okay, aber ich habe so, oder ich habe nicht nur das Gefühl, es ist so, dass bei ihm halt nur noch was funktioniert, wenn ich sowas anhabe. Also es ist so wie, ja, ich könnte mir auch einen Stempel, ich will jetzt Sex auf die Stirn machen und das brauche ich nicht, weil ich brauche dann einfach nur einmal mit so einem Lachsfetzen zu wählen, weil jetzt so inzwischen mit irgendwelchen Skijacken und Ding, dann klappt es, ne? Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Also zusammen 10 Jahre, verheiratet 7 Jahre. Mhm. Seit wann läuft das jetzt so extrem? Also, ja, so extrem seit 3-4 Jahren. Mhm. Und ich bin auch, weil ich völlig unglücklich war, zwischendurch schon mal fremdgegangen, das weiß er auch, weil ich einfach für mich auch die Bestätigung haben wollte, ey, komm, ne, du bist nicht hässlich oder, ja. Ja, aber du hast gerade so einen schönen Begriff gebaut. Ich bin für den irgendwie nur eine Anziehpuppe. Ja. Meinst du damit, dass du austauschbar bist? Nein, das nicht. Das nicht. Das nicht, weil er sagt doch immer, es wäre eigentlich nur ein Verstärker so. Also er meint mich, aber es wäre halt für ihn noch schöner, wenn ich halt was anhab. Aber und das Schlimme daran ist, dass es dir letztendlich, dich tönst nicht an. So. Nein, und je öfter das ist, desto weniger. Genau. Ich werde immer unsicherer. Ne? Und habt ihr denn überhaupt noch mal, also ich sag mal, nackten Sex miteinander, ohne schwierig, Skijacke? Ist schwierig, weil er ist dann auch so eingefahren und sage ich, ey, komm, ich habe jetzt Lust. Ne? Und dann muss er immer, nee, lass uns das doch dann gleich. Und jetzt ist doch wirklich schlecht. Weißt du, es ist doch auch nicht absehbar. Ich kann doch nicht sagen, ping, jetzt habe ich Lust und ping jetzt nicht. Und wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie jetzt hier und in der Küche oder was weiß ich, wenn die Kinder gerade schlafen, juhu. Das ist wirklich so unglaublich, wenn man sowas immer hört. Dass das Partner auf den anderen Partner diesbezüglich keine Rücksicht nehmen. Nein, das tut er überhaupt nicht. Und du funktionierst doch nicht einfach wie eine Maschine. Nein, ich weiß nicht, das Schlimmste ist, also was mich so ganz, ganz fürchterlich verletzt ist, es ist mir fast peinlich, das zu erzählen, aber der ist wirklich schon zweimal eingeschlafen. Währenddessen? Ja. Trotz Skijacke? Nein, also da war es ohne. Aber er ist tatsächlich eingeschlafen. Und das ist eigentlich so das Demütigendste, was einem passieren kann. Also er war zugange und schläft über dir ein. Unter mir. Unter dir. Ja, also ich war sogar, sag ich mal, in dem Fall der mehr oder weniger ausführende Part. Würde das mit... Klingt ja schon sehr... Das ist echt so, Liebling, ne? Ich schlafe ja mal, du weißt ja, wo alles ist. Also wäre das mit Skijacke auch passiert? Weiß ich nicht. Also wenn er müde ist, ist er müde, ne? So. Aber dieses ist ja noch ein zusätzliches Beispiel. Die Skijackennummer ist, finde ich, schon ziemlich heftig. Ja. Aber wenn sowas auch noch passiert, sagt das ja eigentlich auch aus, dass irgendwie das Feuer raus ist, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie das Problem, er hat generell ein Problem mit seiner Sexualität. Weil, also ich bin eigentlich ein Mensch, mir reicht nicht einmal in 5 Monaten, ne? Also ich könnte auch gut mehrmals die Woche oder morgens und abends so ab und zu, so wie es eben ist, wenn mir gerade der Kopf... Achso, und bei ihm ist das nicht so oft? Ach, gar nicht. Also wenn ich nicht diejenige bin, die mal sagt, Mensch, ne, oder die einfach mal macht, dann kommt da nichts. Also ich ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass er dann anfängt, ich habe jetzt Lust und... Nein, also bei ihm ist das dann so, wenn überhaupt, dann hängt er mir da so als Zeichen hin, so vielleicht meine Skijacke hängt dann da mal am Schrank. Ne? So. Ehrlich, so als Wink mit dem Zaunpfahl? Ja. Hängt ja die Skijacke raus. Ja, also ich glaube, er weiß auch gar nicht mehr, was er machen soll. Und irgendwie, das schaukelt sich ja auch so hoch. Wahrscheinlich ist er inzwischen auch schon unsicher. Ne? Ist er denn treu? Ja. Bist du sicher? Ja, bin ich ganz sicher. Weil aber der muss doch mit seinem Sex irgendwo hin. Ja, also ich habe ihn ja neulich, was heißt erwischt, ich finde es ja nicht schlimm, aber dann kam ich mal irgendwie, ich bin dann wach geworden, weil er ist nach Hause gekommen und dann stand er vorm Waschbecken mit seiner Skijacke und hat sich einen runtergeholt. Er zieht die Skijacke selbst auch an? Ja, also die Sache ist ja die, also er befriedigt sich da meiner Meinung nach so recht häufig mit. Also er hat mir das auch erzählt, dass das ist seit seiner frühesten Jugend, dass er darauf abfährt. Und das wird immer mehr und immer heftiger. Mhm. Es ist auch inzwischen so, dass er sich immer irgendwelche Skijacken gebraucht bestellt. Ne, und irgendwie starten sich bei uns im Keller jetzt die völlig ekelhaftesten, fettigsten Farben. Wäre das nicht so ernst bei euch, müsste man drüber lachen, ne? Ja, es ist, also ich habe da inzwischen... Das ist ein Skijacken-Fetischist, ne? Ja, ich weiß nicht, irgendwo manchmal könnte ich nur noch heulen. Hast du halt auch eine Skibrille auf währenddessen? Nee, aber Langlaufski. Nein, aber... nee, das nicht. Sag mal, die Situation, er steht am Waschbecken mit Skijacke und Maske und so weiter. Ja. Du hast ihn erwischt. Ja, was heißt, er hat mich nicht sofort gesehen. Ach so. Und war das irgendwie so unangenehm für ihn auch. Ne? War ein bisschen peinlich. Ja, weil irgendwie ich dachte auch, boah, scheiße, ne, das will er jetzt bestimmt nicht, dass ich das sehe. Und bin dann nochmal zurück im Flur und dachte mir, naja, vielleicht hat er mich jetzt doch mitgekriegt und hab dann so getan, als wäre ich völlig verpennt, hab einmal eingeklopft und aufs Klo gegangen, bin wieder rausgegangen. Und irgendwie hat er sich dann da, ja, dann dachte er, wo ich jetzt nicht so mitgekriegt war, war er auch so fertig. Und Anna, redest du so offen, wie du jetzt mit mir redest, redest du so offen auch mit ihm? Wir hatten mal ganz fürchterliche Streits deswegen. Und wenn wir uns streiten, dann fliegen auch wirklich manchmal die Fetzen. Und das Problem des offenen Sprechens ist bei uns so, wir schreien uns dann relativ schnell an oder es geht dann richtig ab und wir haben zwei kleine Kinder und dadurch wird halt immer weniger dieser Austausch. Das heißt, da ist ein wirklicher Konflikt. Das ist ein gravierender Konflikt, den ihr da... Es ist ein ganz fürchterlich großer Konflikt und ich war auch schon mal mit ihm in einer Eheberatung deswegen. Und das legt er aber alles so aus, als... Ja, und du hast mich dann hingeschleppt und weißt eigentlich, wie demütigend das für mich war. Ich meine, gut, es war eine fürchterliche Therapeutin, also es war so peinlich. Die Frau war wirklich peinlich. Also warst du nur einmal da und das war's dann? Ja. Das hat mir kaputt gemacht, als es gebracht hat. Ja, wir sind hinterher lachend da rausgegangen und waren dann nach Essen. Und ich habe ihn total lieb und ich liebe ihn auch, aber das vermisse ich so und das gehört ja nun mal zu einer Beziehung. Aber die Frage ist ja, wie kann man eine Lösung finden? Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich einen anderen Mann oder so, ich habe keine Ahnung, was manchmal habe ich schon das Gefühl, manchmal denke ich, ich könnte damit leben, gut noch jemand anderen kennenzulernen, auch für das Gebiet, sag ich mal so, wenn der da auch mit klarkäme. Und ich möchte aber meinen Mann einfach nicht verlieren. Gut, aber dann bist du natürlich in einer Lügenzwickmühle. Ja. Eine Lügenfalle, denn du wirst es deinem Mann nicht erzählen oder würdest es ihm erzählen? Nein, ich glaube, damit käme er nicht klar. Ja, das ist es ja. Das ist ja immer das alte Dilemma. Wenn er damit klarkäme, wäre es wunderbar. Ja. Wenn er damit nicht klarkommt, wärst du gezwungen zu lügen. Ja. Und das natürlich auf Dauer geht das alles auch nicht. Nein, aber ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Ja, das ist das Problem, worüber ich auch gerade nachdenke. Ihr beide könnt nicht miteinander reden, weil gleich die Fetzen fliegen. Ja, und weil irgendwie... Die Eheberatung hat nicht funktioniert. Da kriegst du ihn nicht nochmal hin, auch wenn du sagen würdest, na, vielleicht ist es ein besserer Therapeut diesmal. Ja. So, da sind ja die Möglichkeiten schon sehr begrenzt, was man da machen kann. Ja, also ich denke immer nur, er könnte mir, und ich glaube, das ist sein Problem, er könnte mir einfach ein bisschen mehr Achtung entgegenbringen und mir einfach mal zeigen, pass auf, ich finde dich auch so attraktiv. Bloß das Problem ist, weißt du, wenn du nackt vor einem Mann stehst und dann, ich habe jetzt nur auch zwei Kinder und sehe nicht mehr so aus wie vorher, finde ich aber auch okay, weil ich habe sie nun mal, ne? Und aber ich bin auch nicht hässlich. Und irgendwie finde ich auf jeden Fall. Ne? Und aber das war ja immer schon so. Ich stehe vor ihm, der hat doch einen Jalen dabei hochgekriegt. Weißt du, ich würde mal ganz, ganz schön finden, ne? Ich stehe vor einem Mann nackt und der denkt, boah, bist du toll und zuckt, ne? Das war noch nie so. Nein. Ja, wie kriegt er denn einen hoch? Ja, dann muss ich erstmal ran. Noch nie ist das passiert, dass er richtig erregt ist. Nein. Das ist aber auch kein schlechtes Zeichen, finde ich. Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, dass er sexuell wirklich eine große Störung zwischen euch hat. Ja, aber generell hat er die. Also ich habe ihn dann mal, also wir haben zwei, dreimal echt geschafft, so nett miteinander zu sprechen oder auch vernünftig miteinander zu sprechen. Und dann hat er auch echt geweint, ne, weil ihm das auch unangenehm ist und weil er auch... Ja, aber kannst du ihm, lass uns doch nochmal auf der Schiene nachdenken, die wenige Zeit, die uns bleibt. Ja. Dass du es doch nochmal versuchst, wirklich sehr ruhig und sehr sachlich mit ihm zu reden. Ja. Zum Beispiel so ein Satz, der ging mir gerade schon richtig ins Herz, dass du dir nur mehr Respekt wünschst. Ja. Dass du versuchst, wenn ihr miteinander redet, diese übliche Rede-Ritual zu durchbrechen, wo es dann gleich eskaliert. Ja. Sondern dass du es wirklich in aller Ruhe machst. Und wenn es überhaupt nicht geht, ich meine, das ist irgendwie ein bisschen albern, wenn man in einer Wohnung wohnt, aber wenn es wirklich überhaupt nicht geht, kannst du ihm das nicht mal alles aufschreiben, ganz sachlich? Das habe ich ja schon. Hast du auch schon gemacht? Das habe ich schon, weil ich habe ja so viele Sachen angefangen. Ich habe dann auch, sage ich mal, so ein Buch uns einfach mal oder ihm geschenkt. Und da habe ich gesagt, du, das ist unser Buch. Und wenn wir nicht zusammen reden können, dann schreib mir einfach was auf, dann lese ich mir das durch. Toll, und dann machst du dir aber wirklich viel Mühe. Und das hat alles nicht gefruchtet bisher. Nein, also das Buch, das habe ich inzwischen zugetextet, beziehungsweise habe ich es jetzt in der Ecke liegen, weil ich will auch nicht mehr. Ich komme mir so doof vor, weil es immer kommt alles nur von mir. Und ja, verstehe. Und das, ich denke, das war doch ein... Aber irgendwann muss man ihm begreiflich machen, wie ernst es allmählich ist. Und nur dann wird er vielleicht sich bewegen und auch irgendetwas tun. Jetzt ist gleich die Sendung zu Ende, Anna. Ja. Wir rufen gleich nochmal an. Ja. Okay. Aber nicht so lange klingeln lassen. Also, weil ich habe auch Schiss, dass die Kinder dann... Okay, ganz kurz klingeln nur. Okay, also, tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Gute und Hause. Morgen heißt unser Thema Zwänge und Rituale. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Welche Zwänge und Rituale habt ihr? Bis morgen, ich bin sehr gespannt. Tschüss.